Byte FM. Es ist 19 Uhr. Die Nachrichten. Ich bin Babette Büchner. Proteste gehören zu einer öffentlichen demokratischen Debatte dazu, hat Bundeskanzler Olaf Scholz heute gesagt, als er bei seinem Rundgang über die Automobilmesse IAA mehrfach von Greenpeace-Aktivisten gestört wurde. Angesichts der ausgestellten E-Autos seien sie aber ein wenig anachronistisch, so Scholz. Bei der Eröffnung der Messe hatte er zuvor eine Initiative für den Ausbau von Ladestationen angekündigt. Unser Ziel ist klar, Laden muss so einfach oder noch einfacher werden als tanken. Das ist die Voraussetzung dafür, dass wir im Jahr 2030 15 Millionen Elektroautos auf deutschen Straßen haben. Klimaschützer protestieren seit Tagen gegen die Automobilmesse. Bundesfinanzminister Christian Lindner hat heute im Bundestag betont, dass ein haushaltspolitischer Kurswechsel nötig ist. Der FDP-Chef hat seinen Entwurf für das kommende Jahr vorgestellt und sagte dabei, dass es jetzt um die Anerkennung finanzieller Realitäten gehe, nach Jahren, in denen Geld scheinbar keine Rolle gespielt habe. Lindner will im kommenden Jahr rund 30 Milliarden Euro Schulden weniger aufnehmen als in diesem Jahr. Für Anschaffungen auf Pump nutzen die Verbraucher in Deutschland immer mehr Kleinkredite. Fast die Hälfte der neu vereinbarten Kredite lagen im vergangenen Jahr unter 1.000 Euro. Das geht aus dem aktuellen Risiko- und Kreditkompass der Schufa hervor. Vor allem jüngere Menschen kaufen laut Schufa gerne auf Raten, also letztlich auf Pump, wenn das Geld beim Online-Shoppen zum Beispiel nicht reicht. Käufer auf Kredit haben wohl auch deshalb zugenommen, weil bei vielen die Rücklagen aufgebraucht sind, durch die Inflation und oft zu wenig Lohnsteigerungen als Ausgleich. Verbraucherschützer warnen allerdings, auch kleinere Kredite könnten sich summieren und in die Schuldenfalle führen. Außerdem seien Ratenkaufangebote oft teurer, durch Gebühren zum Beispiel. Viele Ratenkäufer würden da zu wenig nachrechnen. Aus Berlin, Ronny Tochau. Mehr Nachtzüge und zusätzliche Verbindungen. Die Deutsche Bahn und die österreichischen Bundesbahnen schaffen mit dem Fahrplanwechsel im Dezember neue Möglichkeiten, um im Fernverkehr zwischen Deutschland und Österreich zu verreisen. Unter anderem wird zwischen Hamburg und Wien über Berlin und Nürnberg eine neue ICE-Verbindung eingerichtet. Von Berlin und Wien aus wird es Nightjet-Verbindungen nach Paris und Brüssel geben. Zum Wetter, die aktuelle Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes. Auch heute Abend und in der Nacht bleibt der Himmel, abgesehen von einigen Schleierwolken, klar. Die Temperaturen heute Nacht fallen auf 17 bis 6 Grad ab. Morgen geht es dann genauso spätsommerlich weiter. 26 bis 33 Grad werden es maximal. Dazu gibt es wieder Sonne satt und es bleibt überall trocken. Und in den nächsten Tagen bleibt es ähnlich. Das waren die Nachrichten. Hallo und herzlich willkommen auf dem Rastplatz Krachgarten bei Byte FM. Mein Name ist Gisbert zu Knüpphausen und das ist die Band Radiohead. We'll be right back. Ihr hört den Rastplatz Krachgarten auf Byte FM und das eben war ein Stück von der Band Radiohead von ihrem fantastisch krautig-kruden Album King of Limbs. Sehr zu empfehlen übrigens auch die Live-Session King of Limbs from the Basement zu finden auf YouTube zum Beispiel. Wenn ihr euch in der kommenden Herbstzeit was Gutes tun wollt, dann schaut mal dort rein. Hier jetzt noch ein weiterer Radiohead-Song von ihrem Album Kid A. Der Opening Track namens Everything in its Right Place. Byte FM. Little one got a heat, my warning. Devilish kite. Heat coming early morning. Devilish fire. Heat go by man and net. Devilish kite. Ooh, we're gonna go home to the flat. Devilish fire. Heat gon' forgive myself. Das waren Zeal and Ardor mit dem vielleicht zugänglichsten Stück ihres Albums Devil is Fine. Ihr ahnt es schon, diese Sendung bewegt sich in eher dunkelmelancholisch bis trotzig krachigen Gefilden. So auch das nächste Lied der Gruppe Yard Act mit dem Titel Dark Days. I have the blues and I can't shake them loose. The truth was sold, that's where the trail goes cold. My shoulders shudder at the thought of puffing my chest out as I walk home alone. Under the arches, there's this bloke with a car boot full of stolen phones, knock-off cologne and mink carcasses. Limit condition from Selfridges, mate. I see arsonists with business rates etched on the back of empty matchboxes, and police officers getting their truncheons polished off in the bushes, wondering what all the fuss is about and what I'm looking at. But if looks could kill, my vacant gaze wouldn't even pierce the skin. I'm not lazy, ambition's just something I've no interest in. At least when I meet my maker, I'll embrace all my mistakes as I descend into the bowels of hell with a shit-eating grin on my face. Dark days. It's a never-ending cycle of abuse. Dark days. I had the blues and I can't shake them loose. Dark days. I had the blues and I can't shake them loose. Dark days. It's a never-ending cycle of abuse. We're skeptic due to how the media have depicted you. Though getting to know you better, we clicked and so we stuck together. Turning the corner of the burning cenotaph, but those coppers clocked us, stopped us and shook us up and down with no grounds to and no due process. They started discussing whether to let us off for doing nothing or maybe pop us for looking like we might be hiding something. And the radio buzzed in. They can't come in.

Dana Margolin, die Sänger von Porridge Radio, weiß um die Kraft der gut platzierten Schreie in der Rockmusik und macht davon ausgiebig Gebrauch. Sehr einnehmend und seelenreinigend, wie sie ihre Sätze so oft wiederholt, bis man selbst mitschreien möchte. Alles muss raus. Darum hier gleich noch ein Song von Porridge Radio. Er heißt Sweet, aber süß ist hier eigentlich recht wenig. My mom says that I look like a nervous wreck because I bite my nails right down to the flesh. And sometimes I am just a child writing letters to myself, wishing out loud you were dead and then taking it back. Ashamed until I learned I love the game, and I slowly move away from everything I knew about me. And my mom gave me this pen, she said it lights up when you press it, and are you still so depressed? And I like it that you need me. You will like me. Like me when you meet me, you will like me when you meet me. You might even fall in love. I'm charming, I'm sweet, and she will love me when she meets me. She will love me when she meets me. I am charming, I am sweet. Says that I look like a nervous wreck because I bite my nails right down to the flesh. You will like me when you meet me. You will like me when you meet me. You will like me when you meet me. You might even fall in love. And my mom gave me this pen. She said it lights up when you press it, and are you still so depressed? And I like it that you need me, and you are such a nervous wreck. You can see it in the way you treat your body. And I used to be ashamed until I learned I love the game. And I slowly move away from everything I knew about me. I'm charming, I'm sweet, and she will love me when she meets me. She will love me when she meets me. I am charming, I am sweet, sweet. I'm charming, I'm sweet, and she will love me when she meets me. She will love me when she meets me. I am charming, I am sweet. I'm charming, I'm sweet, and she will love me when she meets me. She will love me when she meets me. I am charming, I am sweet. Making noises like whales. Wir hörten PJ Harvey, die Grand Dame der Merkwürdigkeit. Sie hat gerade ein neues Album veröffentlicht und geht bald auch auf Tour in Deutschland. Das ist aber nur am Rande, denn hier in dieser Sendung interessiert mich eher die immer etwas kaputt, bedrohlich und verzerrt klingende 90er-Jahre-Phase ihrer Musik. Wir hörten soeben den Song The Wind, der wie auch das nun folgende Lied My Beautiful Lia vom 1998 erschienenen Album Is This Desire stammt. Did you see her walking? Did she come around here, sir? Black hair, brown eyes, my beautiful Lia. She was also needing, said I have no one. Even as I held her, she went out looking for someone. Looking for someone. FM. Radiohead waren das nochmal mit Feral von ihrem Album The King of Limbs und ihr hört die Sendung Rastplatz Krachgarten auf Byte FM. Bevor das nächste Lied kommt, eine kleine Buchempfehlung hier im Krachgarten. Faith, Hope and Carnage ist der Titel eines Buches, das eigentlich eher eine Niederschrift von Gesprächen zwischen dem Musiker Nick Cave und dem Journalisten Sean O'Hagan ist. Geführt zwischen dem Frühling 2020 und August 2021. Cave erzählt sehr eindrücklich aus seinem Leben und seiner kreativen wie auch spirituellen Suche. Und mit inspirierender Offenheit spricht er über den tragischen Unfalltod seines Sohnes, seine private und öffentliche Trauerarbeit, über Ängste, Süchte und Religion und immer wieder auch über den kreativen Arbeitsprozess. Vor allem über die Entstehung des tollen Albums Ghost Teen und über die Arbeit am zuletzt erschienenen Album Carnage, von dem wir nun das wunderschöne Stück Balcony Man hören werden. Everything is ordinary until it's not. I'm the balcony man. I'm 200 pounds of packed ice sitting on a chair in the morning sun, putting on my tap dancing shoes, or my lap dancing shoes in the morning sun. I'm the balcony man, I'm Fred Astaire. You think you have a plan until I hit the stairs. I'm a 200-pound bag of blood and bone leaking on your favorite chair. I put on my lap dancing shoes in the morning sun. And this morning is amazing, and so are you. This morning is amazing, and so are you. This morning is amazing, and so are you. In the morning sun. Now what am I to think on this balcony, Fred, where everything is amazing but stays in bed? I'm a 200-pound octopus under a sheet, dancing round your world with my hands and feet. And this much I know to be true. This much I know to be true, and this much I know to be true. Yeah, this much I know to be true. This morning is amazing, and so are you. This morning is amazing, and so are you. This morning is amazing, and so are you. This morning is amazing, and so are you. This morning is amazing, and so are you. This morning is amazing, and so are you. You are languid and lonely and lazy, and what doesn't kill you just makes you crazier. Thank you. I don't miss the world, not the way it was. I can't get there. Try to think of it, always at a loss. I can't get there. All of your lonesomeness kept in your wallet. Nobody notices, baby, you got this. I'll still be here when you come back from space. I will listen for you at the door. Take forever off anytime you want. I'll save your place. If anybody asks, I'll say you're coming back. We'll just have to wait. Sometimes I wanna drive around and find you and act like it's a random thing. I always wonder if you ever feel like I do, but all the chances of this happening. I'm not over it, don't know what it is. I can't get there. Something's wrong with me, like it always is. I can't get there. All of your lonesomeness kept in your wallet. Nobody notices, baby, you got this. Everything's orchestrated, follow the arrows. Let's meet where we used to in Alphabet City. I'll still be here when you come back from space. I will listen for you at the door. Sometimes I barely recognize this place. When you're with me, I don't miss the world. Das waren The National mit einem mal wieder sehr schön geratenen neuen Stück namens Alphabet City. The National ändern ja eigentlich recht wenig an ihrem Grundsound. Das ist zwar verlässlich, aber auch oft langweilig. Dieses Lied hier finde ich aber mal wieder ganz gelungen und ich bin gespannt, ob ein neues Album daran anknüpfen kann. Das wäre schön. Jetzt aber nochmal zurück zur britischen Band Yard Act, deren Lied Dark Days wir zu Beginn hörten. Hier fahren sie einen etwas positiveren Ansatz und besingen die Schönheit der Sinnlosigkeit menschlichen Lebens. It's all so pointless. It is, and that's beautiful. I find it humbling, sincerely. And when you're gone, it brings me peace of mind to know that this will all just carry on with someone else, with something new. I was woken by a bang. And I could already taste the pain, the sudden fear that grips and shakes you when you face the truth. Whose sofa was this? Where were my shoes? What did we do last night? I don't remember leaving Nathan's house. Oh yeah, how could I forget why my pants were soaking wet when we'd been pissing ourselves laughing at the news? Did you see it too? It was incredible, they played it on a loop. We couldn't believe it, basically basically they discovered that there were others just like us, other beings, other creatures, other planets and other species who had other gods that they believed in, and they interviewed all of them, and every one of them, not one, could give any hint of a clue what they were doing here either. It's all so pointless. It is, and that's beautiful. I find it humbling, sincerely, yeah. When you're gone, it brings me peace of mind to know that this'll all just carry on with someone else. Someone else. Something new. Something new. No need to be blue. Everything's already happened. Time is a time machine. It's hippie bullshit, but it's true. Come on, yeah. Now we're off to meet them, so pack your weapons. Don't want them thinking they can pull a fast one on us now, do we, Graham? It's alright, I've fought more wars than I've had on dinners. Sure you have, but the key to peace lies within us, and we'd already have achieved it if everyone was as enlightened as me. It's hippie bullshit, but it's true. Watch me explode. Pointless, but it's not though, is it? It's really real, and when you feel it, you can really feel it. Grab somebody that you love, grab anyone who needs to hear it, and shake them by the shoulders, scream in their face. Death is coming for us all, but not today. Today you're living it, hey, you're really feeling it. Give it everything you've got, knowing that you can't take it with you, and all you ever needed to exist has always been within you. Give me some of that good stuff, that human spirit. Cut it with 100% endurance. CCN, all friends forever. Look at what we do together. CCN, all friends forever. Look at what we do together. CCN, all friends forever. Look at what we do together. Kurz bevor die Band Black Country New Road ihr zweites Album Ants From Up Here veröffentlichte, verließ Sänger und Songschreiber Isaac Wood wegen anhaltender Depressionen und Angstzuständen die Gruppe. Die Band beschloss, ohne ihn weiterzumachen, die alten Lieder ruhen zu lassen und neue Songs zu schreiben. Das Resultat ist das Live-Album Live at Bush Hall, und der eben gehörte Song ist ein besonders gelungenes Exemplar der neuen Lieder, finde ich. Gesungen von Bassistin Tyler Hyde. Klingt erfrischend und natürlich fröhlicher als die gebrochenen, dunkel klingenden Songs, die Isaac Woods sang, aber nicht minder schlecht, wie ich finde. Diese Band ist also noch lange nicht am Ende. Diese Folge Rastplatz Krachgarten ist es aber schon, und ich hoffe, sie hat euch ein bisschen Freude gebracht. Wir hören uns hier erst in 2 Monaten wieder mit einer neuen Folge. Bis dahin könnt ihr euch ein bisschen durchs Archiv wühlen. Gleich folgt hier auf Byte FM das Magazin am Abend, oder wenn ihr mich in der Wiederholung hört, ist es gleich 10 Uhr morgens und es folgt die Sendung 10 bis 11. Und wir beschließen diese Sendung mit einem weiteren Song von Black Country New Road, diesmal gesungen von Isaac Wood von ihrem Album Ants From Up Here. Tschüss und alles Liebe. This staircase, it leads only to some